Doron Matalon leistet ihren Wehrdienst als Sekretärin im Hauptquartier der israelischen Armee in Jerusalem. Für den Weg zur Arbeit fährt die 18-Jährige mit dem grünen Bus der Linie 49A. Der sei schneller, sagt sie. Viele Passagiere sind ultraorthodoxe Juden. Frauen sitzen in dem Bus gewöhnlich hinten. Die männlichen Passagiere bestehen darauf, wie Doron erzählt. Ich sah ihn an und er sagte mir, das gilt auch für dich, Soldatin. Frau, geh nach hinten. Dies ist ein Bus der Mehadrin-Linie. Wir haben unsere Buslinien und ihr habt eure. Das ist unsere Linie. Mehadrin heißen die ganz strenggläubigen Juden. Doch Mitte der 90er wollte die Mehrheit von ihnen noch keine eigene Buslinie, sagt die Soziologin Noya Rimlat im israelischen Fernsehen. Vor allem Frauen aus besonders orthodoxen Gruppen hätten den Vorschlag in Meinungsumfragen abgelehnt. Rimlat spricht deshalb von radikalen Elementen, die zum ersten Mal 1997 die Vorstellung hatten, die Trennung von Männern und Frauen in Bussen einzuführen. Aber um diese Vision voranzutreiben, mussten vorher die Firmen der öffentlichen Verkehrsmittel angeworben werden. Die Radikalen drohten damit, dass, wenn sich die Unternehmen nicht für die Geschlechtertrennung entscheiden würden, sie die Community auffordern wollen, private Piratenfahrten zu organisieren. Die Unternehmen hatten offenbar Angst, einen Teil des Geschäfts zu verlieren. Zudem wandten sich die ultraorthodoxen Eiferer an das Verkehrsministerium. Rimlat erklärt, in der zuständigen Kommission hätten dann allein Vertreter der verängstigten Busgesellschaften und jene religiösen Eiferer gesessen. Das Ergebnis? Eine sogenannte freiwillige Trennung. Heute befinden wir uns in einer Situation, in der im ganzen Land 70 Buslinien unter der Bedingung der Geschlechtertrennung fahren. Das bedeutet 1000 Fahrten jeden Tag. Zwischen 2000 und 2007 gab es eine große Welle. Dabei hat vor allem die Firma Egged ihre Busse den Orthodoxen überlassen. In Israel sorgt die Praxis seit Tagen für Diskussionen und Klagen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wandte sich vor einer Abschlussklasse von Piloten an die weiblichen Kadetten. Ihr Erscheinen ist der größte Beweis dafür, wie absurd die Geschlechtertrennung ist, der sogenannte Ausschluss von Frauen. Für so etwas gibt es keinen Platz im Staate Israel. In einem Land, in dem Frauen im Cockpit sitzen, in diesem Land sitzen Frauen auch sonst, wo immer sie wünschen. Klare Worte, die Netanyahu in seinem Kabinett besser nicht wiederholt. Denn wie andere israelische Regierungschefs vor ihm ist er auf die ultraorthodoxen Abgeordneten angewiesen. Sie sind Teil seiner Regierungskoalition und das werfen Kritiker Netanyahu jetzt vor. Für die Soldatin Doron Matalon eskalierte die Situation im Bus 49A. Zuerst weigerte sich die junge Frau hinten zu sitzen, dann brauchte sie Hilfe. Ich fühlte bereits die Bedrohung. Sofort rief ich den Kontrolleuren zu, mir zu helfen. Sie hielten den Mann von mir fern und sagten ihm, er solle sich beruhigen und aufpassen, wie er redet. Aber er beschimpfte mich weiter als Hure und Schickse. Ich war sehr wütend und sagte ihm, dass ich die Uniform trage und letztlich auch ihn beschütze. Ich sagte ihm, er würde auf meine Kosten leben. Was Doron damit meint? Die ultraorthodoxen Familien leben häufig allein von staatlicher Unterstützung. Das heißt, der Streit um die Busse ist in Israel auch Ausdruck eines gewaltigen sozialen Konflikts.